Erster Isaac war alt geworden. Er konnte nicht mehr gut sehen. Er rief seinen älteren Sohn Esau und sagte, mein Sohn. Esau antwortete, hier bin ich. Zweiter Isaac sagte, ich bin jetzt alt. Ich weiß nicht, wann ich sterben werde. Dritter, nimm jetzt deine Waffen und deinen Bogen. Geh auf das Feld und jage ein Tier für mich. Vierten, koche mir ein gutes Essen, so wie ich es mag. Bring es mir, damit ich esse. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Fünfte, Rebekka hörte zu, als Isaac mit Esau sprach. Esau ging auf das Feld, um zu jagen. Sechste, Rebekka sagte zu ihrem Sohn Jakob, ich habe gehört, was dein Vater zu Esau gesagt hat. Siebter, er will, dass Esau Fleisch bringt und ein Essen kocht. Dann will er ihn vor Gott segnen. Achter, mein Sohn, hör jetzt auf mich. Tu genau das, was ich dir sage. Neunter, geh zur Herde und hol zwei junge Ziegen. Ich koche daraus ein Essen für deinen Vater. Zehnter, du bringst das Essen zu deinem Vater. Er soll essen und dich segnen, bevor er stirbt. Elfter, Jakob sagte zu seiner Mutter, aber mein Bruder Esau hat viele Haare. Meine Haut ist ganz glatt. Zwölfter, vielleicht berührt mich mein Vater. Dann merkt er, dass ich ihn betrüge. Er wird mich verfluchen und nicht segnen. Dreizehnter, seine Mutter sagte, der Fluch soll mich treffen, mein Sohn. Hör einfach auf mich und hol die Ziegen. Vierzehnter, Jakob holte die Ziegen und brachte sie seiner Mutter. Sie kochte ein Essen, das der Vater gern mochte. Fünfzehnter, Rebekka nahm die besten Kleider von Esau. Sie zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Sechzehnter, sie legte das Fell der Ziegen auf seine Hände. Auch auf seinen glatten Hals legte sie das Fell. Siebzehnter, dann gab sie Jakob das gute Essen und das Brot. Achtzehnter, Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater. Isaac antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Neunzehnter, Jakob sagte, ich bin Esau, dein erster Sohn. Ich habe getan, was du gesagt hast. Ess von meinem Fleisch und segne mich. Zwanzigster, Isaac fragte, wie hast du so schnell etwas gefunden? Jakob antwortete, dein Gott hat mir geholfen. 21. Isaac sagte, komm näher. Ich will dich fühlen. Bist du wirklich mein Sohn Esau? 22. Jakob ging zu seinem Vater. Isaac fühlte ihn und sagte, die Stimme ist von Jakob. Aber die Hände sind von Esau. 23. Er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie bei Esau. So segnete er ihn. 24. Er fragte noch einmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Jakob antwortete, ja, ich bin es. 25. Isaac sagte, bring mir das Essen. Ich will essen und dich dann segnen. Jakob brachte es ihm und er aß. Er gab ihm auch Wein. 26. Dann sagte Isaac, komm her und küss mich, mein Sohn. 27. Jakob küsste ihn. Isaac roch seine Kleider und segnete ihn. Er sagte, mein Sohn riecht wie ein Feld, das Gott gesegnet hat. 28. Gott soll dir Regen vom Himmel geben. Er soll dir gutes Land und viel Getreide und Wein geben. 29. Völker sollen dir dienen. Du sollst Herr über deine Brüder sein. Wer dich verflucht, ist verflucht. Wer dich segnet, ist gesegnet. 30. Isaac war fertig mit dem Segen. Jakob ging gerade weg. Da kam sein Bruder Esau von der Jagd nach Hause. 31. Auch Esau kochte ein Essen und brachte es seinem Vater. Er sagte, Vater, ess von meinem Fleisch und segne mich. 32. Isaac fragte, wer bist du? Er antwortete, ich bin Esau, dein erster Sohn. 33. Isaac erschrak sehr. Er fragte, wer war dann gerade hier? Ich habe schon gegessen und ihn gesegnet. Er wird gesegnet bleiben. 34. Als Esau das hörte, schrie er laut und weinte. Er sagte, Vater, segne auch mich. 35. Isaac sagte, dein Bruder war hier. Er hat mich belogen und deinen Segen weggenommen. 36. Esau sagte, er heißt Jakob, weil er mich zweimal betrogen hat. Er nahm mein Recht als erster Sohn und jetzt meinen Segen. Hast du keinen Segen für mich? 37. Isaak antwortete, ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht. Ich habe ihm alles gegeben. Was kann ich noch für dich tun? 38. Esau sagte, hast du nur einen Segen? Segne mich auch, Vater. Und Esau weinte laut. 39. Isaak antwortete, dein Wohnort wird weit weg von gutem Land sein. Es wird dort wenig Regen geben. 40. Du wirst mit dem Schwert kämpfen und deinem Bruder dienen. Aber später wirst du dich befreien. 41. Esau hasste Jakob wegen des Segens. Er dachte, bald stirbt mein Vater. Dann werde ich Jakob töten. 42. Rebekka hörte von Esaus Plan. Sie rief Jakob und sagte, dein Bruder will sich rächen und dich töten. 43. Hör auf mich, flieh schnell zu meinem Bruder Laban nach Haran. 44. Bleib eine Zeit lang bei ihm, bis dein Bruder nicht mehr wütend ist. 45. Wenn er vergisst, was du getan hast, hole ich dich zurück. Ich will nicht beide Söhne an einem Tag verlieren. 46. Rebekka sagte zu Isaak, ich mag die Frauen hier nicht. Wenn Jakob auch eine Frau von hier heiratet, will ich nicht mehr leben.